Der Sprecher des Koreanischen Nationalkomitees für Friedensschutz gab am 24. März eine Stellungnahme mit dem Titel »Die USA sollen voll Ernst über die katastrophalen Folgen ihrer unbesonnenen Absicht zum Präventivschlag nachdenken und nicht leichtsinnig handeln« ab. Der Sprecher sagte wie folgt: Die neue Administration der USA, die die umfassenden Anträge für Nordkorea-Politik in allen Bereichen wie Politik, Militärwesen, Außenpolitik und Wirtschaft überprüfen will, verbreitet zurzeit das Gerücht, dass sie den Antrag für Präventivschlag auf Nordkorea ausschließe. Das ist ein Betrug dazu, die Kritik der Öffentlichkeit an ihren extremen Anträgen für Nordkorea-Politik im In- und Ausland zu schwächen und die hohe Bereitschaft der TVRK zu den härtesten Gegenmaßnahmen zu besänftigen, sowie ein Ausdruck ihrer verbrecherischen Absicht dazu, den Präventivschlag in die Tat umzusetzen. Die neue Administration der USA soll besser der Klage des eigenen Hauses über die ernsten Folgen des Präventivschlages Gehör schenken und eine kluge Wahl dazu treffen, einem erbärmlichen Schicksal auszuweichen. Die USA sollen mit den Kriegsübungen gegen die TVRK sofort aufhören und alle Präventivangriffsmittel auf der koreanischen Halbinsel und in ihrer Umgebung abziehen. Wenn die USA ohne Vernunft selbst die geringste Bewegung zum Präventivschlag gegen die TVRK zeigen, werden die mächtigen nuklearen Angriffsmittel der TVRK durch ihren offensiven und präventiven nuklearen Angriff die Zitadellen der Aggression und Provokation in Schutt und Asche legen. Die USA sollen voller Ernst über die katastrophalen Folgen ihrer unbesonnenen Absicht zum Präventivschlag nachdenken und nicht leichtsinnig handeln.